Amerika würde ich ganz gerne leben. Aber keinen Amerikaner. Oder ich heirate einen Amerikaner und wir leben in Europa. Villa an der Riviera hat Marmorstufen ins Meer. Nun wende ich mich noch einmal um und winke mir zu, winke und lächle. Ach Gott, sie spielen schon wieder. Eigentlich spiele ich besser. Der einäugige Amerikaner auf der Rosette hat ausgesehen wie ein Boxkämpfer. Vielleicht hat ihm beim Boxen wieder das Auge ausgeschlagen. Nach Amerika würde ich ganz gern. Nach Amerika würde ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder ich heirate einen Amerikaner und wir leben in Europa. Villa an der Riviera, Marmorstufen ins Meer. Ich liege nackt auf dem Marmor. Ach Gott, sie spielen schon wieder. Eigentlich spiele ich besser. Der einäugige Amerikaner auf der Rosette hat ausgesehen wie ein Boxkämpfer. Vielleicht hat immer Boxen wäre das Auge ausgeschlagen. Nach Amerika würde ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner, oder ich heirate. Marmorstufen ins Meer. Ich liege nackt. Marmorstufen ins Meer. Auf dem Marmor. Ich liege nackt auf dem Marmor. Wie lange ist es her, dass wir in Mentone waren? 7 oder 8 Jahre. Ich war 13 oder 14. Vielleicht hat ihm beim Boxen wäre das Auge ausgeschlagen. Nach Amerika würde ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder ich heirate einen Amerikaner und wir leben in Europa. Villa an der Riviera, Marmorstufen ins Meer. Wie lang ist's her, dass wir in Mentone waren? 7. Es war eigentlich ein Unsinn, die Partie aufzuschieben. Jetzt wären wir jedenfalls schon zurück. Ich hätte ganz gut noch ein Set spielen können. Warum grüßen diese zwei jungen Leute? Ich kenne sie gar nicht, habe ich unnett gedacht. Denen es gut geht und die keine Sorgen haben. Ich wäre zu einem sorgenlosen Leben geboren. Es könnte so. Wo bin ich nur? Was hast du denn heute? Was soll ich denn haben? Du bist so geheimnisvoll, dämonisch. Du bist so geheimnisvoll, dämonisch, verführerisch. Zu mir. Hübsch ist dir der Rauch meiner Zigarette, verfängt sich in seinen Haaren. Du siehst so über mich hinweg. Wie merkwürdig. Meine Stimme. Wie merkwürdig meine Stimme klingt. Bin ich das? Bin ich das, die da redet? Dunkel. Wenn ich jetzt gleich hinunterginge. Jetzt. Gleich. Wenn du mir 30.000 verschaffst, kannst du von mir haben, was du willst. Und hab am End noch sein Vergnügen. Nein, auch für 30.000 kannst du von mir nichts. Niemand. Aber für 1 Million ein Palais, eine Perlenschnur. Wenn ich einmal heirate, werde ich es ganz. Und das will ich tun. Dämmerung starrt herein wie ein Gespenst. Starrt sie herein. Wie 100 Gespenster. Aus meiner Wiese herauf steigen die Gespenster. Wie weit ist? Wie lange bin ich schon fort? Wo sind sie alle? Wen werde ich? Eben erhalte ich einen Brief. Aber es ist doch nicht der Rede wert. Und jetzt reißt ein Blatt aus einem Scheckbuch. Ich werde mich in die Halle setzen, großartig in ein Fauteuil, schaue mir die Illustrated News an und die Vie Parisienne, schlage die Beine übereinander. Den Riss unter dem Knie wird man nicht sehen. Vielleicht ist gerade ein Milliardär. Unheimlich. Riesig. Der Cimone. Als wenn er auf mich herunterfallen wollte. Noch kein Stern am Himmel. Die Luft. Was hast du denn heute, Else? Was soll ich denn haben? Du bist so geheimnisvoll, dämonisch, verführerisch. Red keinen Unsinn. Was fällt ihm denn ein? Hübsch ist er. Der Rauch meiner Zigarette verfängt sich in seinen Haaren. Aber ich kann ihn jetzt nicht brauchen. Du siehst so über mich hinweg. Stimme klingt. Bin ich das, die da redet? Träum ich vielleicht? Gewiss jetzt auch ein ganz anderes Gesicht als sonst. Ich sehe nicht hin. Ich sehe nicht hin, aber ich weiß. Ich weiß, dass er hier sieht. Für mich. Jetzt kommt einer nach dem anderen. Der lange Blonde, der Herr mit dem... Alle sehen Sie mich an! Er ist es. Ich sage nichts. Kein Wort. Alles nach dem Essen. Ich wende mich um mit einem Gesicht, als wüsste ich nicht, wer hinter mir steht. Ich antworte gar nicht. Ich kann ihn jetzt nicht brauchen. Nur keine Konversation jetzt. Du bist in deinen Gedanken ganz woanders. Das dürfte stimmen. Er ist Luft für mich. Ich sehe nicht hin. Ich sehe nicht hin. Aber ich weiß, dass er her sieht. Jetzt kommt einer nach dem anderen. Alle sehen sie mich an. Es ist eigentlich gar nicht so kühl. Wie er mich ansieht, ich sage nichts, kein Wort, erst nach dem Essen. Ich wende mich um mit einem Gesicht, als wüsste ich nicht, wer hinter mir steht. Es ist gar nicht so kühl. Wie er mich ansieht, warum spricht er nicht weiter? Ich habe ja Tränen in der Stimme. Vorwärts, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber beruhigen Sie sich doch, das hat er nett gesagt. Aber mein Arm braucht er darum nicht zu berühren. Wie merkwürdig meine Stimme. Wie merkwürdig meine Stimme klingt. Bin ich das, die da redet? Träum ich vielleicht, wie er die Augen aufreißt? Warum schweigt er? Warum bewegt er keine Miene? Warum sagt er nicht ja? Wie viel?